mussten sie liegen, Gebirgsjäger, nördlich den Gebieten, zusammen mit Marinesoldaten hielten sie stand, dem Feuer und den Minusgraden. England wollte den Erstnachschub kappen, sie nicht mit unserem Widerstand gerechnet hatten. Die Zerstörer wurden von den Feinden versenkt, auf deutschen Kampfesmut man in London kennt. Sie hielten stand, ohne Nachschub Widerstand. Sie hielten stand, Narwin blieb in deutscher Hand. Wir gedenken den Opfern in den Fjorden, deutscher Heldenmut im weiten Norden. Wir gedenken den Opfern in den Fjorden, deutscher Heldenmut. Stand!